Erst als David und seine Männer am dritten Tag in Ziklag ankamen, hatten die Amalekiter das Südland und Ziklag angegriffen. Sie hatten die Stadt geplündert und niedergebrannt. Zweiter, sie hatten alle Frauen, Kinder und andere Leute, die dort waren, gefangen genommen und weggeführt, aber niemanden getötet. Danach waren sie weitergezogen. Dritter, als David und seine Männer die Stadt erreichten, sahen sie, dass Ziklag niedergebrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen genommen worden waren. Vierter, David und seine Männer weinten sehr laut, bis sie keine Kraft mehr hatten, weiter zu weinen. Fünfter, auch Davids zwei Frauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, die Frau von Nabal aus Karmel, waren gefangen genommen worden. Sechster, David war in großer Not, weil seine Männer darüber sprachen, ihn zu steinigen. Alle waren wütend wegen ihrer Söhne und Töchter. Aber David fand Kraft bei Jahwe, seinem Gott. Siebter, David sagte zum Priester Abjatar, dem Sohn von Ahimelech, bring mir den Ephod, da brachte Abjatar David den Ephod. Achter, David fragte Jahwe, soll ich diese Gruppe verfolgen? Werde ich sie einholen? Jahwe antwortete ihm, verfolge sie. Du wirst sie sicher einholen und alles retten. Neunter, David machte sich mit seinen 600 Männern auf den Weg und sie erreichten das Besortal. Die anderen blieben zurück. Zehnter, David verfolgte die Amalekiter mit 400 Männern weiter, während 200 Männer, die zu müde waren, am Besortal zurückblieben und es nicht überquerten. Elfter, auf einem Feld fanden sie einen Ägypter und brachten ihn zu David. Sie gaben ihm Brot und Wasser zu essen und zu trinken. Zwölfter, sie gaben ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenbündel. Dann kam er wieder zu Kräften, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen und getrunken. Dreizehnter, David fragte ihn, wem gehörst du und woher kommst du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, ein Sklave eines Amalekiters. Mein Herr hat mich vor 3 Tagen zurückgelassen, weil ich krank wurde. 14. Er sagte, wir haben das Südland der Kreter, das Gebiet von Juda und das Südland von Kalib überfallen. Wir haben auch Ziklag niedergebrannt. 15. David fragte ihn, willst du uns zu dieser Gruppe führen? Er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht meinem Herrn ausliefern wirst. Dann werde ich dich zu dieser Gruppe führen. 16. Als der Ägypter sie führte, sahen sie die Amalekiter. Sie waren über das ganze Gebiet verteilt, aßen, tranken und feierten wegen der großen Beute, die sie aus dem Philisterland und dem Land Juda mitgebracht hatten. 17. David kämpfte gegen sie vom Abend bis zum nächsten Abend. Niemand entkam, außer 400 jungen Männern, die auf Kamelen flohen. 18. David rettete alles, was die Amalekiter geraubt hatten, auch seine beiden Frauen. 19. Nichts fehlte, weder die Beute noch die Söhne und Töchter oder andere Dinge, die sie geraubt hatten. David brachte alles zurück. 20. Sie nahmen alle Schafe und Rinder und brachten sie zu David. Sie riefen, das ist Davids Beute, 21. Als David zu den 200 Männern zurückkam, die zu müde gewesen waren und am Besortal zurückgelassen wurden, kamen diese ihm und seinen Leuten entgegen. Als David näher kam, begrüßten sie ihn. 22. Aber einige schlechte Männer aus Davids Gruppe sagten, weil sie nicht mit uns gegangen sind, geben wir ihnen nichts von der Beute, die wir gerettet haben. Sie dürfen nur ihre Frauen und Kinder mitnehmen und dann gehen. 23. David antwortete, ihr sollt nicht so handeln, denn Jahwe hat uns geholfen und uns die Gruppe, die uns angegriffen hat, in die Hände gegeben. Er hat uns beschützt. 24. Wer wird euch in dieser Sache zustimmen? Der Anteil derer, die in den Kampf gezogen sind, soll derselbe sein wie der Anteil derer, die beim Gepäck geblieben sind. Sie sollen den gleichen Anteil haben. 25. Von diesem Tag an blieb es so. David machte dies zu einem Gesetz und einer Regel in Israel, die bis heute gilt. 26. Als David nach Ziklag zurückkam, schickte er einen Teil der Beute an seine Freunde, die Anführer in Juda. Er sagte, hier ist ein Geschenk für euch von der Beute der Feinde Jahwes. 27. Er schickte auch Geschenke an die Leute in Betul, in Ramat im Südland und in Jatir. 28. Und an die Leute in Aroa, in Sifmot und in Eshtemoa. 29. Auch an die Leute in Karmel, in den Städten der Jerahmeeliter und in den Städten der Keneter. 30. Und an die Leute in Horma, in Boashan und in Attach. 31. Schließlich schickte er Geschenke an die Leute in Hebron und an alle Orte, wo David und seine Männer gewesen waren.